Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Dieter Kassel. Seit dem 12. Juni, seitdem es im Iran freie Wahlen gegeben hat, bei denen zunächst jeder darauf wartete, ob der Kandidat Mousavi es tatsächlich geschafft haben könnte, die Wahlen zu gewinnen. Und seit dann verkündet wurde, das sei nicht so gewesen. Ahmadinejad habe über 62% der Stimmen bekommen. Seit diesem Moment geht es nicht nur hoch her im Iran, sondern seit diesem Moment wird auch täglich über dieses Land berichtet, in den deutschen Medien und fast überall auf der Welt. Kurz vor den Wahlen, nun gut, da haben wir auch viel drüber berichtet, als Vorberichte zu den Wahlen. Aber ansonsten, was wissen wir eigentlich über den Iran jenseits der momentanen Situation? Was wissen wir über den Iran jenseits dessen, was auch schon vor Monaten, Jahren immer wieder gelegentlich berichtet wurde? Recht wenig. Das merkt man auch an Missverständnissen, die es jetzt in der Berichterstattung gelegentlich gibt. Und deshalb wollen wir heute Vormittag nicht nur über die aktuelle Situation reden, sondern vor allen Dingen auch Hintergründe zum Iran liefern. Zum Iran, wie er vor den Wahlen war, wie er jetzt ist und wie er vielleicht ja auch werden wird. Unsere beiden Gäste sind zum einen Halim Hosni, ZDF-Korrespondent, war bis vor ein paar Tagen noch im Iran und hofft da auch möglichst bald, vielleicht sogar morgen schon wieder hinzudürfen. Im Moment ist er in Deutschland und sitzt für uns in Mainz im Studio. Guten Morgen, Herr Hosni. Schönen guten Morgen. Zum anderen hier bei mir im Studio Shahram Najafi, iranischer Politikwissenschaftler, Publizist, Journalist inzwischen auch verstärkt, war kurz vor den Wahlen das letzte Mal im Iran, ist da ohnehin immer mal wieder, lebt aber seit langem in Deutschland und ist jetzt hier bei mir in Berlin im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kass. Wie ist es im Moment aktuell, Herr Najafi? Gestern Abend, heute Morgen, können Sie irgendwie Kontakt halten zu Menschen im Iran oder gucken Sie auch bloß ins Internet? Es ist sehr schwierig, Kontakt zu halten, aber zwischendurch sind die Telefonleitungen immer wieder offen. Man kann telefonieren, aber nicht regelmäßig. Es ist sehr schwierig, durchzukommen. Das heißt, man muss sehr lange die Wahlwiederholungstaste betätigen, damit man auch irgendwann vielleicht auch noch durchkommt. Ich habe gesagt, Herr Hosni, wahrscheinlich werden Sie morgen oder übermorgen wieder in den Iran. Wissen Sie es eigentlich inzwischen selber schon, ob Sie dürfen? Nein, ich weiß es noch nicht. Gestern war Freitag, der islamische Sonntag. Die Behörden hatten zu. Und heute fängt die Woche in Iran wieder an. Und ich denke, ich werde heute, vielleicht morgen, Näheres wissen zum weiteren Fortgang. Wie war denn die Atmosphäre, die Stimmung kurz bevor Sie dann abreisen mussten? War das, inzwischen haben wir ja den Eindruck aus dem, was wir wissen können aus dem Iran, dass die Demonstrationen weniger werden, weil der Druck so viel stärker geworden ist. Wie war denn die Stimmung, als Sie noch da waren? Sehr gedrückt, sehr von einem Gefühl der Bedrohung besetzt. Die Straßen, gerade nachmittags zu einer Uhrzeit, in der die Demonstrationen gewöhnlich stattfinden, mit vielen, vielen Sicherheitskräften besetzt. Und insgesamt ein Gefühl der Bedrohung und Einschüchterung auf den Straßen zu erkennen. Herr Najafi, bei dem, was Sie noch erfahren, sei es durch gelegentliche Telefonate aus anderen Quellen, ist die Aufbruchsstimmung, die es vielleicht kurz nach den Wahlen und nach der Verkündung dieses, ich sag mal vorsichtig, extrem unwahrscheinlichen Ergebnisses gegeben hat, ist die vorbei? Ist die Opposition dabei, sich jetzt damit anzufreunden, dass sie verloren hat? Nein, ich glaube nicht. Die Leute sind sehr müde. Also man muss ja eingestehen, was für ein Durchhaltevermögen die Leute hatten. Die sind 2 Wochen lang jeden Tag zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen, haben sich verprügeln lassen. Es gab Tote, Verletzte, Verhaftete. Und das tagtäglich zu wiederholen, das kostet eine Menge Kraft. Und das kommt selten vor, dass bei solchen Aufständen, Revolten oder Unzufriedenheiten, dass es tagtäglich immer wiederholt wird. Das heißt, dieses Durchhaltevermögen, das sie in den letzten Wochen gehalten haben, das lässt jetzt etwas nach, vor allem auch dadurch, dass die Führer etwas ratlos sind, wie es jetzt weitergeht. Die sagen eine Trauerkundgebung zu, dann wird es wieder abgesagt. Einfach dadurch, dass sie keine Genehmigung für diese Demonstrationen bekommen. Und ich denke nicht, dass es vorbei ist. Das sieht man an den Allahu Akbar und tote Diktaturrufe, die nachts, jede Nacht immer noch auf den Dächern zu hören sind, auch gestern Nacht wieder. Nun sah es für mich in den letzten 2-3 Tagen so aus, als ob die iranische Regierung wirklich besonders hart reagiert, in der Hoffnung vielleicht auch ein Ende mit Schrecken zu bereiten. Es gibt aber unter anderem von der deutschen Presseagentur eine Meldung von heute Morgen, Entschuldigung, dass der iranische Wächterrat nun Herrn Mousavi angeboten hat, sogar unter dem Beisein von Medien, es wird dann nicht gesagt, ob nun das Staatsfernsehen nur gemeint ist oder sogar andere Medien, 10% der Stimmen noch einmal neu auszuzählen. Ist das, man kann es nicht wissen, aber vom Gefühl her, wenn Sie das hören, Herr Najafi, ein ernsthaftes Friedensangebot oder vermuten Sie eher auch wieder irgendein Kalkül dahinter? Ich vermute eher eine Hinhaltetaktik, um genau das zu erreichen, um genau dieses Durchhaltevermögen der Leute zu brechen. Das hat man ja gesehen, dass nach den ersten Tagen der Demonstration hat der Wächterrat diese 10% wieder Auszählung der Stimmen schon mal angekündigt und hat sich eine Frist von 10 Tagen gesetzt, um die Wahlergebnisse zu überprüfen. Diese Frist von 10 Tagen wurde am Mittwoch, als die 10 Tage vorbei waren, verlängert. Die haben einen Antrag gestellt beim Herrn Khamenei und er hat diese Frist auf weitere 5 Tage verlängert. Das heißt, dass sie Zeit gewinnen möchten in der Hoffnung, dass die Leute dann bald zu Hause bleiben aus Angst. Die Repressionen gehen ja parallel weiter. Und das erste Mal, als diese 10% Wiederauszählung der Stimmen angeboten wurde, ist der Sprecher des Wächterrats am Montag, glaube ich, vor die Presse getreten und hat zugegeben, dass es bei 3 Millionen Stimmen zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Um diesen Satz am Abend dann wieder zu dementieren und das dann einfach stehen zu lassen. Das heißt, ich nehme an, dass dieses Angebot auch wieder eine Hinhaltetaktik eher ist, als dass es ernsthaft gemeint ist. Herr Hosni, Sie sind für eine Auslandsjournal XXL-Reportage im ZDF einige Wochen vor der Wahl mal ganz in Ruhe, relativ ausführlich, die Haupteinkaufsstraße von Teheran komplett vom Norden der Stadt bis zum Süden zum Bahnhof gefahren, haben dann natürlich mit den Menschen über verschiedene Themen geredet, aber so vom Grundgefühl her lange vor diesen Wahlen, als man aber wusste, wer zur Wahl steht und dass man im Prinzip frei wählen darf. Was herrschte da für eine Stimmung? Gut, also frei wählen ist relativ. Für iranische Verhältnisse. Für iranische Verhältnisse. Ich habe eigentlich quer durch die Bank von den Menschen dann, wenn die Kamera nicht lief, erfahren, dass sie den Eindruck haben, die Wahl zu haben zwischen schlecht und schlechter. Und Herr Mousavi war schlecht und Herr Ahmadinejad schlechter. Im Gegensatz zu den Wahlen vor 4 Jahren haben sich sehr viele dieses Mal entschieden, sie würden wählen gehen. Es gab viele Wahlenthaltungen vor 4 Jahren. Dieses Mal, und man hat sie dann auch gesehen, am Ergebnis über 85% sind tatsächlich zur Wahl gegangen, da ist dieser Schritt gemacht worden, in der Hoffnung, dass so viele sich für schlecht entscheiden, damit schlechter nicht weiter regiert. Und die Situation, die sich dann im Verlaufe der Zeit, also direkt bis zu den Wahlen hin ergeben hat, sprich, es gab zum ersten Mal im Fernsehen Debatten zwischen den Kandidaten, in denen gegenseitige Vorwürfe, Anwürfe, Wahrheiten und Unwahrheiten an den Kopf geworfen wurden, gab es die Möglichkeit für die Menschen, sich tatsächlich mal ein Bild zu machen und vor allen Dingen auch das Signal, wir können jetzt auch mal aussprechen, was tatsächlich passiert im Iran. Und das hat sich dann in den Wahlkundgebungen und abends auf den Straßen immer wieder auch offen gezeigt, die Kritik am System und der Mut, auch Kritik öffentlich zu formulieren. Und das fand ich absolut faszinierend. Mousavi ist eine interessante Figur, Herr Najafi, auch für mich. Er war in den 80er Jahren mal Premierminister des Iran. Das gibt's unter dieser Bezeichnung nicht mehr, dieses Amt, aber damals war es. Und galt ja nun, und eigentlich kann man das bis heute nicht sagen, nicht unbedingt als großer Reformer, nicht unbedingt als sehr liberal, nicht unbedingt als der Freund des Westens und. Wie ist das eigentlich passiert, dass er jetzt zu so einer Hoffnungs- und eigentlich Galionsfigur des Widerstands werden konnte? Das ist eine gute Frage. Man hat sich, es haben sich, glaube ich, alle gefragt, als Khatami seine Bewerbung für die Präsidentschaft zugunsten von Mousavi zurückgezogen hat, wie das denn jetzt zustande kommt und was da für ein Spiel hinter den Kulissen geplant wurde. Letztendlich muss man aber betrachten, natürlich ist Mousavi aus dem konservativen Lager gekommen, der als Premierminister hatte sehr viel Unrecht zu verantworten. Es gab eine große Welle von Repressionen gegen die Oppositionellen, es gab viele Tote Ende des Krieges, die man nie aufgeklärt hat. Und das sind alles zu Zeiten passiert, als Mousavi Premierminister war. Und hat sich dann zurückgezogen und hat 20 Jahre lang sich aus der Politik rausgehalten, aber nicht ganz. Er war sowohl Berater von Khatami, als er als Präsident Reformer war. Und die kannten sich aus früheren Zeiten auch besonders gut. Und ich glaube, dass Khatami seine Bewerbung zu seinen Gunsten zurückgezogen hat, weil man gesehen hat, dass er 8 Jahre lang es versucht hat, keine Chance hatte, gegen das konservative Lager anzukommen. Und das war dann vielleicht der Versuch, mit Mousavi etwas mehr Kompromisse erzielen zu können in der Politik, als es Khatami wieder bewerkstelligen konnte oder würde können, dann, wenn er gewonnen hätte oder wenn er überhaupt zur Wahl aufgestellt worden wäre. Diese Angst war auch groß, dass der Wächterrat ihn ablehnen würde. Und deswegen hat Mousavi den Vortritt bekommen. Und vor den Wahlen war das natürlich so, wie Herr Hosni auch sagte, die meisten Leute, egal ob sie für den einen Reformer oder für den anderen konservativen Reformer, wie sich Mousavi selbst genannt hat, geworben haben, haben alle gesagt, das sind nicht unsere Favoriten, aber das sind besser, also es ist für die Zukunft des Irans besser, eins von diesen beiden zu wählen, als dass Ahmadinejad weitere 4 Jahre das Land vor die Wand fährt. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, Gespräche dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Auf beiden Wegen erreichen Sie Shahram Najafi und Halim Hosni hier heute Vormittag bei uns. Wir werden auch Musik hören aus dem Iran. Die haben wir auch Ihnen, Herr Najafi, komplett zu verdanken, und zwar im doppelten Sinne. Sie haben sie vorgeschlagen und sie haben sie uns Gott sei Dank auch zur Verfügung gestellt. Ich gebe zu, wir hätten es nicht gehabt. Wir fangen an mit Dariush. Das ist ein Titel. Auf Deutsch übersetzt heißt das, glaube ich, schlichtweg Schach. Dieser Titel. Worum geht's da? Geht's wahrscheinlich nicht nur um Schachspielen? Nein, es geht darum, also er übersetzt das Schachspiel auf die politischen Verhältnisse und sagt, dass aber die Schachspieler, die hinter dem Vorhang sind, nie zu sehen sind. Und vielleicht verraten wir einfach mal, in wen wir so vertieft waren. Wir haben mit über Mousavi gerade ja schon geredet, Herr Najafi, aber noch nicht alles erklärt. Eines noch nicht, nämlich was eigentlich nach den Wahlen passiert ist. Der Mousavi, das hat Herr Hosni gesagt, das haben Sie bestätigt, war vor den Wahlen für viele einfach nur das geringere Übel im Vergleich zu Ahmadinejad. Inzwischen ist er für zumindest diejenigen, die das Ergebnis nicht hinnehmen wollen, die sich einen anderen Iran und ein anderes Wahlergebnis wünschen, ja eine Art Held geworden. Dieser nicht mehr so junge Mann mit einer, glaube ich, leisen Stimme. Und er sieht eigentlich selbst für uns nicht aus wie ein Held. Was ist da passiert? Und auch ziemlich uncharismatisch, wenn man das so sagen darf, als Politiker, der Massen auf die Straße bringen kann. Das war eine große Überraschung für alle. Aber letztendlich muss man dazu sagen, also vielleicht nur eine kurze Erklärung, im Iran ist die Wahlkampfzeit, die erlaubte Wahlkampfzeit, wo Kandidaten Plakate verteilen dürfen und im Fernsehen Redezeit bekommen, sehr kurz. Also die müssen sich innerhalb von 2 Wochen müssen sich die Kandidaten dem Volk vorstellen. Und man muss sich vorstellen, dass vor diesen 2 Wochen, man hat latent darüber geredet, wer ist jetzt der Kandidat oder nicht, aber es war nicht das große Gesprächsthema. Sobald aber die Kampagnen begonnen haben, hat sich etwas verselbstständigt. Und das im großen Teil ist es dem der Kampagne von Mousavi, der Wahlkampagne von Mousavi zu verdanken. Die haben da sehr kluge Strategien gefahren. Mit diesen grünen Bändchen, die sie, es ist eine Farbe, die im Iran eine große Tradition hat, nicht nur im schiitischen Islam, sondern auch zu Zarathustra-Zeiten ist es die grüne Farbe, ist einfach eine traditionell beliebte Farbe im ganzen Land, und er hat diese Farbe besetzt, damit es die anderen nicht besetzen. So wurde mir das im Wahlkampfbüro von ihm in Teheran erklärt, die im Internet nach Begriffen wie Imagebuilding gesucht haben und sich da schlau gemacht haben, wie das funktioniert. Die haben teilweise aus Obamas Wahlkampagne, diese Change-Kampagne, haben sie viele Sachen kopiert. Also auf seine Wahlplakaten stand auch Change, also Tarif Baraye Iran, Change für Iran hieß das. Und das wurde dann nach und nach zu einer selbstständigen Bewegung. Leute, die auf der Straße sich begegneten, noch lange vor den Wahlen, 2 Wochen vor den Wahlen, und dieses grüne Bändchen gegenseitig am Handgelenk entdeckten, die lächelten sich süffisant zu und zwinkerten sich zu. Das war eine gewisse Identitätsbildung für alle, die unzufrieden waren. Vor allem Frauen haben sich da sehr engagiert, und das wurde so nach und nach zu einer eigenständigen Welle, die Mousavi nur immer wieder kurz anschubsen musste durch eine Rede oder durch einen mutigen Satz gegen das Regime, und schon wurde er gefeiert. Die Frauen haben ihn geliebt, weil er als erster als erster Politiker im Land mit seiner Frau Hand in Hand öffentlich aufgetreten ist. Das hat es noch nie gegeben. Und man muss dazu sagen, dass die iranische Bevölkerung ist sehr jung, ist eines der jüngsten Bevölkerungen, Mittleren Osten mindestens. Und die Frauen stellen einen Großteil der Gesellschaft dar. Und also man sagt auch, dass 65% aller Studenten Frauen sind. Das heißt, es ist eine gebildete Masse, die Freiheit, die Mousavi verkörperte, für sie Hand in Hand mit seiner Frau auf die Bühne zu kommen. Seine Frau ist eine Person, die Karriere machte, sie ist Universitätsprofessorin, Künstlerin und verkörperte eine Selbstständigkeit für die Frauen, die zu Hoffnung wurde. Das alles hat diese Bewegung zu einer selbstständigen Welle gemacht, die sich dann nach den Wahlen mehr oder weniger von Mousavi eigentlich verabschiedet. Es ging dann nicht mehr um Mousavi oder sein Wahlprogramm oder sonstiges, es ging dann nur noch um eine demokratische Bewegung. Herr Hosni, es klingt jetzt gerade wieder so, wie es auch oft klingt, wenn man in den Iran blickt, als ob eigentlich jeder Iraner unbedingt Mousavi oder zumindest eine Veränderung möchte. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht das offizielle Wahlergebnis glauben, niemand bestreitet ja, dass doch einige Millionen Iraner ihre Stimme doch für Ahmadinejad abgegeben haben. Wie war denn das Stimmungsbild, das Sie vor und nach den Wahlen eingefangen haben? Wo sind denn die im normalen Volk, die wirklich auch Ahmadinejad wollen? Also es gibt sehr viele in den ländlichen Gebieten, die sicherlich sehr viele Sympathien für Ahmadinejad pflegen. Im Teheraner Süden habe ich auch sehr viele gefunden. Menschen, die in den Monaten zuvor auch vom Präsidenten bedacht wurden mit Präsenten, mit Warengutscheinen, mit Kleingeldbeträgen. Und das sind wohl die Kreise, die sehr stark immer noch auch den Präsidenten unterstützen und auch die konservativen Kreise sicherlich. Ob das jetzt eine knappe Minderheit ist, vielleicht sogar die Mehrheit, ist schwer einzuschätzen, aber nach dem Gefühl, das ich habe, gerade auch aus den letzten Wochen, wo ich nicht nur in Teheran war, sondern auch nach Shiraz, Kish und Mashhad und anderen Gebieten unterwegs war, Die Grundstimmung war wirklich die, dass die große Unzufriedenheit festzustellen ist und der Wille zum Wechsel vorhanden war bei sehr vielen Menschen im Iran. Und dennoch, es gibt eine große Minderheit zumindest, die immer noch die Politik Ahmadinejads gut heißt, vor allen Dingen, weil er ja auch in der Außenpolitik eine ganz klare Positionierung vorgenommen hat. Und dass die Forderung nach Verhandlungen auf Augenhöhe mit beispielsweise den Vereinigten Staaten ständig erhoben hat und durch das, was jetzt aus Washington dann auch in den vergangenen Monaten kam, sich bestätigt sah, dass es tatsächlich möglich ist. Also dieses Ansehen in der Außenpolitik, das hat sicherlich auch sehr viele Menschen dazu gebracht zu sagen, das ist unser Präsident, er hat das Charisma, das wir brauchen, um als Iraner auch stolz in der Welt dazustehen. Geht da, Herr Hosni, eine Spaltung durch die Gesellschaft? Die überwiegend jungen, gebildeteren Menschen, die jemanden wie Ahmadinejad, ich mache es jetzt mal sehr einfach, Ahmadinejad ablehnen, die anderen, die Sie gerade erwähnt haben, sei es, dass die auf seine Wahlgeschenke reingefallen sind oder ihn aus anderen Gründen fördern, diese beiden Gruppen im Iran, reden die eigentlich miteinander, kommen die miteinander in Kontakt? Herr Hosni. Ja, ich denke, im Augenblick reden sie nicht mehr miteinander, sondern da ist tatsächlich, eben weil die Gemüter sehr erhitzt sind, eher eine Spaltung festzustellen und ein Lagerdenken und eine Lagermentalität. Die Basij-Milizen beispielsweise, die dem Präsidenten und der Regierung treu ergeben sind, verkörpern für mich so den aktiven Teil des konservativen Lagers. Und sind da auch sehr unerbittlich in der Gangart, um den Protest tatsächlich dann auch für ihre Begriffe innerhalb kurzer Zeit niederschlagen zu können. Und das Reformlager andererseits sieht im Augenblick auch gar nicht die Chance, sich mit den Konservativen tatsächlich jetzt auf der Straße zusammenzutun und sich auszutauschen. Also es ist eine tiefe Spaltung tatsächlich vorhanden innerhalb der letzten 14 Tage. Nana Jaffe, ich meine, wenn wir mal darüber reden, dass ich glaube, 2/3 aller Iraner sind unter 40, ein wesentlicher Teil ist unter 30. Heißt aber, es gibt auch noch die anderen, reden die miteinander? Ich kann das jetzt heute nicht beurteilen. Aber also sagen wir auch vor der Wahl. Es ist eine sehr spezielle Situation im Moment. Ich meine, auch Moment vorher schon. Sehr speziell. Im Moment könnte ich mir vorstellen, dass da ein großer Hass vorhanden ist, weil die Anhänger von Ahmadinejad wie Barbaren durch die Straßen ziehen und Leute verprügeln, die noch nicht mal in den Demonstrationen sind. Allein wenn 5 Nachbarn sich irgendwo an der Kreuzung treffen und unterhalten, da kommen dann plötzlich motorisierte Zivilisten, die mit Knüppel bewaffnet sind und auf die Leute eindreschen. Ich glaube, das bewirkt einen großen Hass und Wut und Frust gegenüber den Anhängern von Ahmadinejad, warum ich mir vorstellen könnte, dass sie jetzt nicht mehr miteinander reden. Aber vor den Wahlen haben sie durchaus miteinander geredet, diskutiert. Alle Parteien haben eine offene Diskussion mitten auf der Straße geführt oder Innenhöfe, deren Toren offen standen für alle Passanten. Solche demokratischen Diskussionen, wie ich im Iran erlebt habe, vor den Wahlen, habe ich hier in Deutschland in den letzten Jahren selten erlebt. So eine Motivation, sich zu engagieren oder sich für ihre Belange einzusetzen, zu diskutieren, mit Argumenten zu diskutieren. Natürlich gab es auch viele, die einfach einen Spaß daraus gemacht haben und Mousavis Bild hochhielten, auf der Rückseite Ahmadinejads Bild hochhielten, dass sie die ganze Zeit hin und her treten. Es gab viele Leute, die die Situation ausgenutzt haben, um diese, Entschuldigung, freigewordene, die Freiheiten zu nutzen, die in diesen Vorwahltagen plötzlich zustande gekommen waren. Die Leute haben auf den Straßen getanzt und sich fröhlich verhalten. 00800 22 54 22 54, unsere Nummer, gespräch@dradio.de, unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen zum Iran, zur aktuellen Lage, genauso wie zur Entwicklung, Geschichte dieses Landes in den letzten Jahrzehnten. Wir werden vielleicht darüber, über die letzten 30 Jahre seit der Islamischen Revolution, gleich nach den Kulturnachrichten noch reden. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Wir sind heute Vormittag im Gespräch mit Halim Hosni als ZDF-Korrespondent, unter anderem auch für den Iran zuständig, war bis vor ein paar Tagen noch dort, hofft eventuell morgen übermorgen wieder hinfahren zu können, und mit Shaham Najafi, iranischer Politikwissenschaftler, Publizist, Journalist, lebt seit langem in Deutschland, ist hier bei uns im Studio. Unter 00800 22 54 22 54 erreichen Sie beide. Fragen können Sie auch per E-Mail an gespräch@dradio.de schicken. Ich möchte eines noch klären, bevor wir gleich ans Telefon gehen und den ersten Hörer begrüßen, Herr Najafi. 1979 gab es die Islamische Revolution und seitdem ist der Iran eine islamische Republik. Welche Rolle spielt eigentlich heute bei den jungen Menschen zu erklären? Wir reden deshalb so viel über die jungen Menschen, weil es die absolute Mehrheit ist in diesem Land im Moment. Bei den jungen Menschen die Religion, welche Rolle hat sie auch bei der Wahl gespielt? Bei dieser Wahl jetzt vor 2 Wochen, da hat die Religion nicht so eine große Rolle gespielt. Nicht, dass ich das jetzt so offensichtlich gesehen hätte. Aber insgesamt in der Islamischen Republik Iran ist die Religion auf dem Rückzug. Man sagt, dass die Revolution dadurch zustande kam, dass der Schah versuchte, die Religion zu unterdrücken. So wurde sie stark. Und dadurch, dass die Religion jetzt für so viel Unrecht verantwortlich ist, wird sie von vielen abgelehnt. Also es gibt dann auch 2 Versionen von Religion. Es gibt die Staatsreligion, die besonders harsch alle möglichen Freiheiten einzuschränken versucht auf religiöser Basis. Und es gibt den Glauben, den die Menschen zu Hause ausüben. Und da zieht sich jetzt eine Linie durch die Gesellschaft. Herr Hosni, wie ist es denn im Iran? Wir wissen aus dem Iran, dass es ja da auch Sittenwächter gibt, die Frauen auch schon mal auf der Straße ansprechen, wenn der Schleier ein bisschen zu sehr gelüftet ist. Wie haben Sie das im Alltag als Korrespondent erlebt? Ist das etwas, wo wir im Ausland immer denken, oje, oje, und im Alltag ist das doch relativ harmlos? Also die Sittenwächter halten sich auf, beispielsweise vor Einkaufszentren, gerade auch im Norden, das habe ich öfter beobachten können. Und sie schauen sich die Frauen genau an. Es werden dann Frauen herzitiert, teilweise auch mitgenommen, die beispielsweise Stiefel über ihren Hosen tragen. Das gilt als unsittlich, die ihre Jacken zu hoch getragen haben, also nicht bis zum Knie, sondern weiter oben. Andere Dinge mehr, also die Kontrolle ist eigentlich sehr stark und gegenwärtig. in den Wochen vor der Wahl etwas reduziert. Ich denke auch, um die Leute einigermaßen bei Laune zu halten. Aber das Bild in der Öffentlichkeit, beziehungsweise die Kontrolle in der Öffentlichkeit, ist schon sehr stark. Das kann man ohne weiteres so feststellen, ja. Hat denn das wirklich den gewünschten Erfolg herausgegeben? Ich meine, es ist ein Unterschied, wie die Menschen aussehen auf der Straße und wie sie wirklich denken. Ich habe immer das Gefühl, auch bei Fernsehreportagen, auch schon vor der Wahl aus dem Iran, dass dennoch die Jugendlichen sich relativ fortschrittlich und auch relativ frei gefühlt haben. Ja, ich meine, das ist auch eine hochinteressante Beobachtung. Ich meine, jeder, der aufwächst und Regeln vorgesetzt bekommt, findet Wege, sie zu umgehen. Und das fand ich auch sehr spannend, gerade auch in Teheran, zu beobachten und mitzubekommen, wie die Jugend ihre kleinen Fluchten sich sucht und auch findet. Und es gibt quasi ein Doppelleben, das die Menschen führen. Nach außen hin, so wie das verlangt wird, den islamischen Gesetzen entsprechend, aber in der Privatsphäre an vielen Stellen gar nichts unterscheiden von dem Leben der Kids hier in Europa. Herr Najafi, das ist jetzt vielleicht auch eine Chance, gerade in diesem Moment bei diesem Thema, weil ich war zum Beispiel auch bei dieser langen Reportage, sowas gibt es leider sehr selten auch im deutschen Fernsehen, wo mal nicht Ahmadinejad und Konkurrenten hauptsächlich zu sehen waren, sondern die Menschen, die im Nordteheran leben, die relativ reichen Wohlhabenden, die in der Mitte und die unten am Bahnhof. Überrascht, dass das, bitte seien Sie nicht beleidigt, zwar in der Tat keine sehr schöne Stadt ist, war mein Eindruck, aber eine sehr lebendige, in der die Leute dann in den Cafés sitzen und sonst was tun. Das heißt, vor den Wahlen, bei aller Unterdrückung, die es irgendwo doch gab, war das durchaus eine moderne, relativ frei sich auslebende Gesellschaft, zumindest in den Städten? Ja, also ich komme selbst nicht aus Teheran, deswegen kann ich ruhigen Gewissens bestätigen, dass Teheran eine sehr hässliche Stadt ist. Das haben Sie gesagt, ich habe gesagt, nicht sehr schön. Aber es gibt dort wunderschöne Oasen, in denen sich die Leute vergnügen am Wochenende oder wie auch immer. Es gibt wirklich schöne Ecken in der Stadt, aber das Groß der Stadt, dadurch, dass es da Millionen von Autos gibt, die die Luft verpesten, man kann da kaum atmen und ist kein schönes Bild, aber die Leute können je nördlicher, desto besser leben. Also die Stadt ist am Berghang gebaut, deswegen zeigt sich das auch wie in allen europäischen Städten, wo im Norden eher die reicheren Gesellschaftsschichten leben und im Süden eher die ärmeren, kommt häufig vor. Und das ist in Teheran bedingt auch durch die Lage der Stadt am Fuße des Berges. Und dieser Berg trägt das ganze Jahr über Schnee, das heißt diese Schneeschmelze, der runterfließt, da ergibt sich am Berghang ein wunderschönes Grün mit Bächen und Flüsschen und eine saubere Luft vor allem, weil das etwas höher liegt als der Moloch unten. Und das ist eine Vergnügungsmeile auch dort. Da gibt es verschiedene Stadtteile wie Darband oder Darak, wo sich die Leute einfach wunderbar vergnügen. Und wenn man dort ist, hat man nicht das Gefühl, man ist in der Islamischen Republik Iran, sondern man ist irgendwo. Der einzige Unterschied, dem einen irgendwann auffällt, ist, dass kein Alkohol serviert wird. Aber ansonsten gibt es alles. Da sitzen junge Mädchen mit Jungs zusammen, rauchen Wasserpfeife, trinken Tee und vergnügen sich. Ohne dass sie immer wieder belangt werden von den Sittenwächtern. Die Sittenwächtern sind häufiger in den Städten anzutreffen, wobei vor den Wahlen, da hat man, das passiert häufiger, dass vor den Wahlen etwas lockerer damit umgegangen wird, damit die Leute nicht abgeschreckt sind und tatsächlich zur Wahl gehen. Das sieht das Regime auch immer wieder als Legitimationsgrundlage für ihr Weiterbestehen. Aber das, warum ich auch am Eingang gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass es weitergehen wird mit den Demonstrationen, liegt einfach daran, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel mit dem Regime eine lange Tradition hat im Iran. In den letzten 30 Jahren haben alle möglichen Generationen oder Jahrgänge, besser gesagt, die nacheinander kommen, versucht, diese roten Linien, die das Regime aufstellt, immer wieder anzutasten und immer wieder die Grenzen auszuloten, wie weit sie gehen können. Man hat vor einigen Jahren von der Lippenstiftrevolution gesprochen. Als es war den Frauen verboten, Lippenstift zu tragen und die Lippenstifte wurden immer röter und die Kopftücher wurden immer kleiner und kürzer und bedeckten nur noch den Zopf hinten am Hinterkopf und vorne hingen die blondierten Haare runter und so weiter. Also Fingernägel lackiert, die Mäntel wurden immer kürzer, die Hosen kürzer. Das heißt, man versuchte immer wieder diese roten Linien anzutasten und immer wieder zu versuchen, wie weit man gehen kann. Und das hat wirklich eine lange Tradition über Jahrzehnte und da sind die Leute wirklich gut trainiert darin. Das heißt, wenn die jetzt Demonstrationen verboten, werden andere Wege gefunden, wie man seinen Protest zum Ausdruck bringen kann. Gestern haben die Leute grüne Luftballons massenhaft in der Stadt hochsteigen lassen und es gab dazu Anleitungen, die massenhaft auf Blogseiten und auf Internetseiten oder per E-Mail verbreitet wurden, wie man mit der städtischen Gasleitung Luftballons füllen kann, mit welche Menge, damit sie nicht zu stark hochsteigen und so weiter. Und dann hat man gestern, davon gibt es jetzt auch wieder Videos, grüne Luftballons durch die Luft steigen lassen. Oder man schmeißt einfach grüne Zettel vom Dach und geht weiter. Oder man malt grüne Striche, grüne Victory-Zeichen auf den Wänden und so weiter. Es sind jetzt so kleine Protestbewegungen, die im Kleinen und im Stillen weitergehen werden, sodass sie nicht sofort erwischt werden bei Großdemonstrationen, aber man wird seinen Protest irgendwie zum Ausdruck bringen, auch in Zukunft, denke ich. Jetzt haben wir uns so lange virtuell in Teheran aufgehalten, dass wir jetzt, würde ich sagen, doch nochmal eine weitere Wunschmusik von Ihnen hören und dann verspreche ich, aber gehen wir endlich ans Telefon. Vorhin Dariush, das haben wir gar nicht dazu gesagt, lebt, glaube ich, nicht mehr im Iran. Nein, der lebt in Los Angeles, aber die Dame, die wir jetzt hören, lebt wieder im Iran oder noch? Gugusch lebt jetzt seit etwa 8 oder 9 Jahren im Ausland. Sie hat, sie war eine der wenigen Künstler, berühmten Künstler. Sie macht seit den 60er Jahren Musik, die nach der Revolution nicht das Land verlassen haben und im Land gelebt haben. Sie hat lange Zeit keine Musik gehört und überraschenderweise war sie dann plötzlich, ich glaube, im Jahr 2000 oder 2001 im Ausland, hat Konzerte gegeben und nie wieder zurückgegangen. Ich glaube, sie lebt jetzt auch in den USA. Gugusch, Musik gewünscht und selbstverständlich zur Verfügung gestellt, sonst hätte das nicht geklappt, von Shahram Najafi. Er ist bei uns zu Gast, zusammen mit dem ZDF-Korrespondenten Halim Hosni. Sie erreichen beide unter der Telefonnummer 00800 22 54 22 54, jetzt wird's höchste Zeit, um als erstes mit Bernhard Müller in München zu sprechen. Guten Morgen, Herr Müller. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt die Diskussion verfolgt und auch die ganze Berichterstattung in der letzten Zeit. Hat sich ja eines herausgestellt, dass der Ahmadinejad sich auf die Basij stützt und auf die Pasdaran, also praktisch paramilitärische Verbände, die gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Von der Armee, von der regulären Armee hat eigentlich niemand gesprochen und mich würde jetzt interessieren, wie ist denn die Einschätzung, welche Rolle spielt die Armee dort im Iran jetzt? Herr Hosni. Also ich habe in den letzten Tagen, bevor ich weg bin, auch Armeeeinheiten auf den Straßen gesehen. Die sind durchaus da und greifen verschiedentlich ein, halten sich allerdings im Augenblick noch eher im Hintergrund. Die Polizeieinheiten sind sehr stark und die Basij-Milizen, das ist in der Tat der Fall. Und der Versuch, die Protestbewegung jetzt mit Gewalt aufzulösen, der wird tatsächlich dann auch von diesen beiden letztgenannten Gruppen durchgeführt. Ja. Das Militär ist eher immer noch im Hintergrund. Wie schätzen Sie denn das ein? Welche Einstellung kann man von der Armee erwarten? Ist sie jetzt mehr für das Regime oder kann man davon erwarten, dass die eventuell putschen und die Demonstration, die Demonstranten also unterstützen? Wir befinden uns ja im Augenblick noch im Anfangsstadium dieses Protestes und der Protestbewegung. Und in diesem Moment sind sicherlich die Sicherheitskräfte inklusive Militär hinter der politischen Führung zweifelsohne. Hinter den Kulissen finden aber im Augenblick sehr viele Gespräche statt, die zwischen den beiden starken Lagern gehalten werden. Wortführer, wichtiger Wortführer, einflussreicher Wortführer ist Hashemi Rafsanjani, der ehemalige Präsident und Vorsitzende des Expertenrates. Und ich denke, die nächsten Wochen werden zeigen, vielleicht auch erst die nächsten Monate, wie weit der Riss tatsächlich geht und wenn es tatsächlich gelingt, auch konservative Kreise auf Seiten der Reformer zu ziehen, dann halte ich durchaus auch ein Riss innerhalb der Sicherheitskräfte und des Militärs für möglich. Aber das ist heute sicherlich noch viel zu früh. Na Jaffi, wie ist es denn überhaupt? Ich meine, Herr Müller kennt sich ja relativ gut aus, die Passadaran wurden erwähnt, die Pasic haben wir jetzt schon öfter erwähnt, dann gibt es noch die offizielle Armee. Wer spielt denn genau welche Rolle? Und vor allen Dingen, das steckt ja auch hinter Herrn Müllers Frage, wer beeinflusst wen auf Seiten der religiösen und der weltlichen Führung? Die religiöse Führung, also die Führung über den Passadaran, Armee, alle möglichen Ordnungskräfte, Sicherheitskräfte, Pasic, Geheimdienst und so weiter und so fort. Das obliegt alles dem Revolutionsführer, also der ist der Oberbefehlshaber über alle diese Einheiten. Und so Beginn der Revolution wurde genau aus Angst vor der Armee, die ja durch den Schah sehr modernisiert und hat viel Geld in die Armee investiert, um sie in Schach zu halten. Eben darum wurde die Passadaran gegründet. Und die Passadaran ist selbst jetzt eine moderne Armee, die die Verfügungsgewalt über die über viele Raketenlenksysteme hat, die Panzer besitzen, Flugzeuge, Hubschrauber, Militäreinheiten, genauso viel Waffen. Also es sind anzahlmäßig kleiner als die reguläre Armee, aber die halten sich so in Schach, damit kein Putsch zustande kommen kann. Aber es gibt in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte darüber, dass verschiedene Offiziere festgenommen worden sind. Es war die Zahl von 16, die Rede von 16 Offizieren der Passadaran, die festgenommen worden sind, weil sie die Armee aufgefordert hatten, sich auf die Seite der Demonstranten zu stellen. Das heißt, dass da im Hintergrund auch Bewegung gekommen ist darin und man weiß aber nicht, wie die Entscheidung ausfällt. Herr Müller. Wir müssen also abwarten, wie sich das entwickelt. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Ja, bitteschön. Tschüss nach München. Wir gehen ein bisschen nur von München weg, gar nicht so weit. Wir gehen nämlich nach Augsburg jetzt zu Bert Meyer. Guten Tag, Herr Meyer. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine Frage an Ihre Studiogäste. Und zwar geht es im Iran letzten Endes nicht doch nur darum, Mousavi von der Macht fernzuhalten, weil man befürchtet, dass er mit dem Westen konstruktiver, ja vielleicht sogar erfolgreicher verhandeln würde? Das ist eine spannende Frage, Herr Osni. Dahinter steckt ja die Frage, ist Mousavi pro-westlich? Das ist er streng genommen nicht, oder? Er ist es nicht und ich glaube, die Rolle des Präsidenten wird hier überschätzt. Die letztendliche Entscheidung in allen politischen Fragen hat Ayatollah Khamenei. Und ja, es gibt das denke ich, wird auch in absehbarer Zeit sich wohl nicht unbedingt ändern. Und die Möglichkeit eines Präsidenten, sich jetzt beispielsweise dem Westen zu nähern, die wird mitgelenkt durch Ayatollah Khamenei, das ist außer Frage. Viele im Westen haben übrigens vor den Wahlen die Einstellung gehabt, dass es unter Umständen, also außenpolitisch gesehen, besser wäre, wenn Ahmadinejad weiter Präsident bleibt, weil er das, was an Verhandlungsergebnissen mit dem Westen, mit Amerika und Europa herauskommt, wesentlich besser kommunizieren kann mit Ayatollah Khamenei, als es ein Reformer tun würde. Und die Vorzeichen waren ja nicht schlecht mit dem Wechsel in Washington und dem Agieren Präsident Obamas, dem Angebot an den Iran auf Augenhöhe zu verhandeln, war im Prinzip ein Feld bereitet, das jetzt durchaus auch positiv hätte weiter beackert werden können. Darf ich da noch was anschließen? Sie müssen sogar, ja. Ja, danke schön. Ja, dann sieht es also doch so aus, zumindest von meiner Seite her, als ob die meisten Regime des mittleren und nahen und fernen Ostens, also diese ganzen arabischen Regime, auch unter Einschluss von Teheran, was kein arabisches Land ist allerdings, ein Problem mit gesellschaftlicher Modernisierung hätten. Die technische Modernisierung kriegen sie wahrscheinlich hin, siehe Atomtrust und so weiter, aber sozusagen die Öffnung zu einer offeneren, demokratischeren, sozusagen globaleren, globalisierteren Gesellschaft, kriegen sie wahrscheinlich dann nicht mehr hin. Bleibt da nicht derzeit was stecken? Herr Najafi, das ist ja nun, also der Iran ist kein arabisches Land, sagen wir noch ein paar Mal dazu, weil es gerne so gesehen wird, aber davon abgesehen, wenn man die Region Nahe Osten nimmt, gehört es natürlich dazu. Gibt es ja da das Problem, Internet ja, moderne Gesellschaft trotzdem nicht, würden Sie das so sehen? Also, ja, passt da zusammen. Lassen Sie antworten. Die Modernisierung im Iran hat vor 100 Jahren angefangen und seitdem ist ein Kampf zwischen der Moderne und der Tradition und die wird heute und in den letzten Tagen auf der Straße offen ausgetragen, weil man sieht, dass sehr viele Leute in die Moderne wollen und einige sie davon abhalten und zwar mit Gewalt. Das heißt, dass da eine große Spaltung zwischen dem Regime und dem Volk entstanden ist. Da geht eine Linie durch die Gesellschaft, wo die junge Bevölkerung, wie gesagt, 70% der Bevölkerung ist unter 30 und die wollen in die moderne Welt hinaus, aber das Regime hält sie zurück, weil sie bestimmte Regeln aufgestellt hat, denen sie selbst treu bleiben wollen. Und wenn jetzt Mousavi an die Macht gekommen wäre, er hat zwar angekündigt in seinem Wahlkampf, dass er mit einer klugeren Strategie mit dem Westen verhandeln will. Also die Verhandlungsoption hat er sofort in seinem Wahlkampf aufgenommen und gesagt, dass es schlecht für das Land ist, wenn wir uns sperren und wenn wir uns so verhalten wie Herr Ahmadinejad. Er hat ihn sehr harsch angegriffen, dass er das Land in die Isolierung führt und dass er die Wirtschaft des Landes auch durch diese Isolierung, durch die Sanktionen kaputt gefahren hat. Und das heißt aber nicht, dass er, wenn er an die Macht gekommen wäre, jetzt der beste Freund des Westens geworden wäre oder das Atomprogramm aufgegeben hätte. Das heißt, die Linie des Imams, so sagt man im Iran, das ist die politische Tradition seit der islamischen Revolution, die hätte er auch eher fortgesetzt. Herr Hosni, wie wichtig ist eigentlich den Iranern die Meinung des Auslands? Man hat ja auch gehört, immer wieder nach der Wahl, dass einige Menschen auch deshalb nicht für Ahmadinejad gestimmt hätten, weil sie eigentlich nicht wollen, dass ihr Land immer in der internationalen Isolation ist. Ist da was dran? Interessiert das die Menschen, zumindest die Gebildeten, auch dort, wie das Ausland über sie denkt? Die Menschen wollen, dass das Ausland sich mit ihnen solidarisiert. Und die Bilder, die ins Ausland über das Internet gegangen sind, sollen quasi über das Ausland auch wieder sich spiegeln im Iran, um Druck auf die Machthaber auszuüben. Sie haben nach meinen Beobachtungen nicht unbedingt den Wunsch, dass das Ausland eingreift. Das ist eine interne Angelegenheit, die intern gelöst werden soll. Und insofern sind sie jetzt auch nicht in der Erwartung, dass Washington einen diplomatischen Druck aufbaut, der von außen sozusagen das Regime bewegen sollte, auf die Reformbewegung zuzugehen. Es soll tatsächlich etwas sein, was aus dem Land und durch das Land und aus dem Land heraus gelöst wird und nicht von außen. Aber man kann diese Bilder, die Sie ansprechen, Herr Hosni, die über das Internet ins Ausland geschickt werden, auch als eine Art Hilfeschrei sehen. Sie wissen genau, dass diese Bilder nur im Ausland betrachtet werden können, wenn die Internetleitungen im Iran immer wieder lahmgelegt werden. Und wenn man Bilder von den Demonstrationen sieht, oder wenn Mousavi aufs Dach steigt vom Auto und zu der Menge spricht, da sieht es aus, auf den ersten Blick, als würden die Leute alle ihre Hände nach ihm ausstrecken, als würden den sie ihn berühren wollen wie ein Heiliger. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass in jedem einer dieser Hände ein Handy ist, die da Aufnahmen von ihm machen, damit sie das als Hilfeschrei überall hin in die Welt hinaus posaunen. Die wollen natürlich nicht, dass jetzt der USA oder der Westen sich einmischt. Und das wäre das Kontraproduktive, was man machen könnte. Aber sie wollen, dass sich die Leute mit ihnen solidarisieren. Oder zumindest beschäftigen. Und das tun wir auch nächste Stunde noch, wenn Sie wollen, auch mit Ihnen, wenn Sie anrufen unter 00800 22 54 22 54. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Paderborn auf 106,1.